Meine Damen und Herren, am Gleis 8, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges.